Von unserem Wissen und unseren Sitten haben sie angenommen, was ihnen passte. Und ihre Edlen sprechen zur Not unsere Sprache. Zumeist aber halten sie an den Sitten ihrer Väter und den eigenen Überlieferungen fest, und unter sich sprechen sie nur die eigene nordländische Sprache. Und wir lieben sie. Hochgewachsene Männer und schöne Frauen, beide gleichermaßen tapfer, goldblond, helläugig und stark. Sie gemahnen uns an die Jugend der Menschen, so wie sie in den ältesten Tagen waren. Unsere Schriftgelehrten behaupten sogar, dass diese wechselseitige Neigung zwischen uns aus alten Zeiten überkommen ist und dass die Rohirrim von denselben drei Häusern der Menschen abstammen wie die Numenorer. Vielleicht nicht von Hador Goldscheitel, dem Elbenfreund, aber von manchen unter seinen Söhnen und aus seinem Volk, die den Aufruf, übers Meer in den Westen zu fahren, nicht befolgt hatten. Denn so teilen wir nach unserer Überlieferung die Menschen ein, die hohen Völker oder Menschen des Westens, und dies waren die Numenorer, die mittleren oder Menschen des Zwielichts, wie die Rohirrim und ihre Stammverwandten, die noch im fernen Norden wohnen, und die Wilden oder Dunkelmenschen. Wie nun aber die Rohirrim mancherlei von unseren Künsten und milderen Sitten angenommen haben und uns darin ähnlicher geworden sind, so sind auch wir ihnen jetzt ähnlicher und kaum mehr berechtigt, uns zu der hohen Menschenart zu zählen. Den Mittleren, den Menschen des Zwielichts gleichen wir uns an, bewahren aber die Erinnerung an andere Zustände. Denn wie die Rohirrim betrachten wir heute den Krieg und den kriegerischen Mut als etwas Gutes an sich, sowohl zum Zeitvertreib als auch um des verfolgten Ziels willen. Und obwohl wir immer noch meinen, dass der Krieger mehr Können und Kenntnis besitzen soll als nur was den Waffengebrauch und das Töten angeht, schätzen wir dennoch das Kriegshandwerk höher ein als alle anderen Gewerbe. Das erzwingt die Not unserer Tage. Und gerade so einer war mein Bruder Boromir. Ein Mann voll Mut und Kraft. Und darum galt er als der Beste in Gondor. Und tapfer war er wahrhaftig. Kein Erbe von Minas Tirith hat jemals jahrelang so verwegen in der vordersten Schlachtreihe gekämpft oder so mächtig ins große Horn gestoßen. Faramir seufzte und verstummte. »Herr, sagst du nicht viel über die Elben?« sagte Sam plötzlich mutfassend. Er hatte bemerkt, dass Faramir die Elben mit Ehrerbietung zu erwähnen schien, und dies, mehr noch als seine Höflichkeit, das gute Essen und der Wein, hatte Sam für ihn eingenommen und seinen Argwohn beschwichtigt. »Freilich nicht, Herr Samwise«, sagte Faramir, »denn in der elbischen Überlieferung kenne ich mich nicht aus. Aber du rührst hier an etwas anderes, wo wir uns im Niedergang, der uns von Numenor nach Mittelerde geführt hat, verändert haben. Denn wie ihr wohl wisst, wenn Mithrandir euer Gefährte war und ihr mit Elrond gesprochen habt, kämpften die Edain, die Väter der Numenore, in den ersten Kriegen Seite an Seite mit den Elben und wurden mit dem Königreich inmitten des Meeres und in Sichtweite von Elbenheim belohnt. Aber durch die Künste des Feindes und die langsame Wirkung der Zeit, in der jede Art weiter ihren gesonderten Weg hinabschritt, sind Menschen und Elben in Mittelerde während der dunklen Jahre einander fremd geworden. Mit Furcht und Misstrauen begegnen die Menschen heute den Elben und wissen doch wenig von ihnen. Und wir in Gondor gleichen uns darin den anderen an, den Menschen von Rohan zum Beispiel. Denn auch sie, die doch Feinde des dunklen Herrschers sind, meiden die Elben und sprechen vom goldenen Wald nur mit Grauen. Aber manche gibt es noch unter uns, die mit den Elben Umgang haben, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und dann und wann geht einer heimlich nach Lorien, aber nur selten kehrt einer wieder. Nicht ich, denn ich glaube, heute ist es gefährlich für einen Sterblichen mutwillig, das ältere Volk aufzusuchen. Doch ich beneide euch darum, mit der weißen Frau gesprochen zu haben. »Die hohe Frau von Lorien, Galadriel«, rief Sam, »ja, die solltest du sehen, Herr. Ich bin nur ein Hobbit, zu Hause von Beruf Gärtner, damit das klar ist, und verstehe nicht viel von Poesie. Ich meine, ich kann keine Gedichte machen, höchstens mal ab und zu so ein komisches Gereim, aber keine richtigen Gedichte. Und darum kann ich's dir gar nicht sagen, was ich meine. Das müsste man singen, dazu müssten wir Streicher hier haben, Aragorn meine ich, oder den alten Herrn Bilbo. Ich wünschte, ich könnte ein Lied über sie machen.« Schön ist sie, Herr, wunderschön. Manchmal wie ein hoher Baum in Blüte, manchmal wie eine weiße Narzisse, so klein und zierlich. Hart wie Diamant, weich wie Mondlicht, warm wie die Sonne, kalt wie der Frost in den Sternen, stolz und fern wie ein schneebedeckter Berggipfel und ausgelassen wie ein junges Ding beim Tanz in den Frühling. Aber ich rede lauter Unsinn und kann's dir doch nicht erklären. »Dann muss sie wahrhaftig schön sein«, sagte Faramir. »Gefährlich schön.« »Ich weiß nicht, ob gefährlich«, sagte Sam. »Mir kommt es so vor, als ob manche Leute ihre Gefahr mitbringen, wenn sie nach Lorien kommen, und sie nur deshalb dort finden. Aber vielleicht könnte man sie gefährlich nennen, weil sie in sich so stark ist. Man könnte an ihr zerschellen, wie ein Schiff an einem Felsen, oder in ihr ertrinken, wie ein Hobbit in einem Fluss. Aber weder der Felsen noch der Fluss wären schuld. Und Boro...« Er ließ das Wort abreißen und wurde rot im Gesicht. »Ja, und Boromir, wolltest du sagen?« sagte Faramir. »Was wolltest du sagen?« »Er hat sich die Gefahr mitgebracht.« »Ja, Herr, entschuldige bitte, und obwohl er doch so ein feiner Kerl war, dein Bruder, wenn ich so sagen darf. Aber du bist ja schon die ganze Zeit auf der richtigen Fährte. Nun, ich habe Boromir beobachtet und ihm zugehört, auf dem ganzen Weg von Bruchtal. Musste ja auf meinen Chef aufpassen, kannst du sicher verstehen, war gar nicht bös gemeint gegen Boromir. Und meiner Meinung nach ist ihm erst in Lorien ganz klar geworden, was ich schon früher erraten hatte, nämlich was er wollte. Von dem Moment an, wo er ihn zum ersten Mal gesehen hat, wollte er den Ring des Feindes haben. »Sam«, rief Frodo entgeistert. Er war eine Weile tief in seine eigenen Gedanken versunken gewesen und tauchte nun plötzlich, aber zu spät, daraus auf. »Bewahr mich«, sagte Sam und wurde erst blass, dann scharlachrot. »Da hab ich's wieder. Immer wenn du große Reden schwingst, verschluckst du dich«, hat der Ohm oft zu mir gesagt. Meine Güte, wie recht er hatte!« »Nun hör mir mal zu, Herr...« Er wandte sich Faramir zu, nahm allen Mut zusammen und sah ihm ins Gesicht. »Nütze es bloß nicht gegen meinen Chef aus, dass sein Diener ein Trottel ist. Du warst die ganze Zeit so nett, dass ich nicht mehr auf der Hut gewesen bin, weil wir von Elben und all dem geredet haben. Aber es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt man bei uns. Jetzt hast du Gelegenheit zu zeigen, was du für einer bist.« »So scheint es«, sagte Faramir langsam und ganz leise, mit einem sonderbaren Lächeln. »Das also ist die Lösung aller Rätsel. Der eine Ring, von dem es hieß, er sei aus der Welt verschwunden, und Boromir hat versucht, ihn mit Gewalt an sich zu bringen. Und ihr seid ihm entkommen und seid den ganzen Weg vor ihm davongelaufen, mir in die Arme. Und hier in der Wildnis hab ich euch nun, zwei Halblinge, ein Heer von Männern, die auf meinen Befehl hören, und den Ring der Ringe. Ein hübscher Streich des Schicksals. Und eine Gelegenheit für Faramir, den Feldhauptmann von Gondor, zu zeigen, was er für einer ist. Ha!« Er stand auf, groß und streng, und seine grauen Augen blinkten. Frodo und Sam sprangen von ihren Hockern auf, stellten sich Seite an Seite mit dem Rücken zur Wand und tasteten nach den Schwertgriffen. Es wurde still in der ganzen Höhle. Die Männer unterbrachen ihre Gespräche und schauten erstaunt zu ihnen her. Faramir aber setzte sich wieder hin, lachte leise auf und wurde dann plötzlich sehr ernst. »Der arme Boromir. Die Prüfung war zu schwer«, sagte er. »Wie ihr meinen Schmerz vermehrt habt, ihr zwei seltsamen Fahrensleute aus einem fernen Land, mit der Gefahr für die Menschen, die ihr bei euch tragt. Aber ihr kennt die Menschen nicht so gut wie ich die Halblinge. Wir in Gondor pflegen die Wahrheit zu sagen. Wir prahlen selten. Und wenn, dann lassen wir Taten folgen oder sterben bei dem Versuch. Und wenn ich es auf der Straße fände, würde ich es nicht nehmen, habe ich gesagt. Selbst wenn ich einer wäre, den es nach diesem Ding verlangt, und obwohl ich, als ich das sagte, noch nicht genau wusste, was für ein Ding dies ist, würde ich diese Worte doch für einen Eid gelten lassen und zu ihnen stehen. aber so einer bin ich nicht. Oder ich bin gescheit genug zu wissen, dass es manche Gefahren gibt, vor denen ein Mensch besser flieht. Setzt euch ruhig wieder hin und sei getrost, Sam Weiss. Wenn es so scheint, als hättest du eine Dummheit gemacht, dann denke dir, dass es so vorbestimmt war. Du hast nicht nur ein treues, sondern auch ein kluges Herz. Es hat klarer gesehen als deine Augen. Denn so seltsam es scheinen mag, es war unbedenklich, mir dies zu verraten. Vielleicht wird es für deinen Herrn, um den du so besorgt bist, sogar von Vorteil sein. Es soll alles zu seinen Gunsten ausschlagen, wenn es in meiner Macht steht. Darum sei getrost. Aber nenne dies Ding nicht nochmal laut beim Namen. Einmal ist genug. Ihre Hocker und saßen ganz still. Die Menschen wandten sich von neuem ihren Bechern und ihren Gesprächen zu. Sie nahmen an, ihr Hauptmann habe sich mit den kleinen Gästen irgendeinen Scherz erlaubt, und das sei nun vorüber. »Nun, Frodo, endlich verstehen wir uns«, sagte Faramir. »Wenn du dies Ding wider Willen an dich genommen hast, auf Wunsch von anderen, bist du zu bedauern und aller Ehren wert. Ich bewundere dich, dass du ihn verborgen hältst und nicht gebrauchst. Ihr seid ein neues Volk und eine neue Welt für mich. Sind bei euch alle von solcher Art? Dann muss euer Land ein Land des Friedens und der Genügsamkeit sein. Und Gärtner müssen dort ein hohes Ansehen genießen.« »Nicht alles dort ist gut«, sagte Frodo. »Doch gewiss, Gärtner sind geachtete Leute.« »Aber selbst dort müssen die Leute einmal müde werden. Sogar in ihren Gärten, wie es allen Dingen in dieser Welt unter der Sonne ergeht. Und ihr seid fern eurer Heimat und matt von der weiten Reise. Darum nichts mehr heute Abend. Geht schlafen, ihr beiden. In Frieden, wenn ihr könnt.« »Keine Sorge, ich will es nicht sehen oder berühren oder mehr davon wissen, als ich nun weiß, denn das genügt. Sonst lauert die Gefahr womöglich mir auf, und wer weiß, ob ich die Prüfung so gut bestünde wie Frodo, Drogos Sohn. Geht nun zu Bett. Doch vorher sagt mir noch, wenn ihr wollt, wohin ihr zu gehen gedenkt und was zu tun wäre, denn ich muss noch wach bleiben und auf der Hut sein und vieles bedenken. Die Zeit vergeht. Am Morgen müssen wir uns jeder eilends auf den ihm vorgezeichneten Weg machen.« Frodo hatte gemerkt, wie er zitterte, als der erste Schreck verflogen war. Nun senkte sich eine große Müdigkeit wie eine Wolke auf ihn. Er konnte sich nicht länger sträuben und verstellen. »Ich suche einen Weg nach Mordor hinein«, sagte er matt. »Ich will in die Gorgoroth. Ich muss zum Flammenberg und das Ding in die Schicksalskluft werfen. So hat es Gandalf gesagt. Ich glaube nicht, dass ich je dorthin komme.« Faramir schaute ihn einen Augenblick sprachlos staunend an. Dann, als Frodo schwankte und umzufallen schien, fing er ihn auf, trug ihn zu seinem Bett, legte ihn sachte darauf nieder und deckte ihn warm zu. Sofort fiel Frodo in einen tiefen Schlaf. Neben seinem Bett wurde ein zweites für seinen Diener aufgestellt. Sam zögerte einen Moment, dann machte er eine tiefe Verbeugung. »Gute Nacht, Herr Feldhauptmann«, sagte er. »Du hast die Gelegenheit genutzt.« »Ja«, sagte Faramir, »ja, und hast gezeigt, was du für einer bist. Einer von den Besten.« Faramir lächelte. »Ein vorlauter Diener bist du, Herr Samweis. Doch nein, das Lob der Lobenswerten ist höchster Lohn. Doch hier gibt es nichts zu loben. Was ich getan habe, kostete mich keine Überwindung.« »Je nun, Feldhauptmann«, sagte Sam, »du hast gesagt, mein Chef habe etwas Elbisches an sich. Und das war gut und richtig. Aber ich kann dazu nur sagen, du hast auch so etwas an dir, das erinnert mich an... nun ja, an Gandalf, an Zauberer.« »Vielleicht«, sagte Faramir, »vielleicht erkennst du etwas, das von fern an Numenor erinnert. Gute Nacht.« Der bewachte Fischteich. Frodo erwachte und sah Faramir über sich gebeugt. Eine Sekunde lang packten ihn die alten Befürchtungen von neuem. Er fuhr hoch und schrak zurück. »Keine Angst«, sagte Faramir. »Ist schon morgen?« sagte Frodo gähnend. »Noch nicht. Aber die Nacht ist bald um und der Vollmond geht unter. Willst du mitkommen und ihn sehen? Und dann ist da noch etwas, wozu ich deinen Rat hören möchte. Es tut mir leid, deinen Schlaf zu stören, aber kommst du bitte mit?« »Ich komme«, sagte Frodo. Er stand auf, ein wenig bibbernd nach der Trennung von der warmen Decke und den Fellen. Es war kalt, denn in der Höhle brannte kein Feuer. Das Geräusch des Wasserfalls war sehr laut in der Stille. Er zog seinen Mantel über und folgte Faramir. Sam, aufgeschreckt von einem wachsamen Instinkt, sah als erstes, dass Frodos Bett leer war und sprang auf. Dann sah er die Umrisse zweier Gestalten, Frodos und eines Menschen, sich gegen die Toröffnung abheben, die nun von einem blassen weißen Licht erhellt war. Er eilte ihnen nach, vorbei an den Reihen der schlafenden Männer auf ihren Matratzen entlang der Wand. Als er durchs Tor hinauskam, sah er, dass der Wasservorhang nun zu einem glitzernden Schleier aus Seide, Perlen und Silberfäden geworden war, schmelzende Eiszapfen des Mondscheins. Aber er konnte nicht stehen bleiben, um ihn zu bewundern, sondern folgte seinem Chef seitwärts durch die schmale Tür in der Höhlenwand. Sie gingen zuerst durch einen dunklen Gang, dann viele feuchte Stufen hinauf, bis zu einem kleinen, flachen, in den Fels gehauenen Absatz, in den durch einen tiefen Schacht das Licht des blassen Himmels hereinfiel. Hier zweigten zwei Treppen ab, die eine, wie es schien, zur hohen Uferböschung des Baches hinauf, die andere nach links. Diese, die sich wie eine Wendeltreppe in einem Turm hochschraubte, stiegen sie empor. Sie traten aus dem steinernen Dunkel ins Freie und schauten sich um. Sie standen auf einem breiten, flachen Felsen, ohne Geländer oder Brüstung. Rechts von ihnen, nach Osten zu, ergoss sich der Wildbach plätschernd über viele Stufen hinweg, raste dann einen steilen Graben hinunter und erfüllte eine glattbehauene Rinne mit der Gewalt seiner dunklen, schaumfleckigen Wassermassen. Fast vor ihren Füßen stürzte er brausend über den Rand des Felsens in den Abgrund hinunter, der links von ihnen gähnte. Dort, dicht an der Felskante, stand ein Mann und spähte hinunter. Frodo schaute dem Wasser zu, wie es geschmeidig den Hals bog und in die Tiefe sprang. Dann hob er den Blick und schaute in die Ferne. Die Welt war kalt und still, wie wenn der Morgen nicht mehr fern ist. Weit im Westen, rund und weiß, stand der Vollmond im Begriff unterzugehen. In dem weiten Tal, über das sie hinaussahen, schimmerten bleiche Nebel, eine breite Decke von silbrigem Dunst, unter denen die nachtkühlen Fluten des Anduin strömten. Dahinter ragte ein tiefes Schwarz in die Dunkelheit, und darin blinkten hier und da, kalt, scharf und fern, weiß wie Gespensterzähne, die mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel der Ered Nimrais, der weißen Berge im Reiche Gondor. Eine Weile stand Frodo so auf dem hohen Felssockel, und mit Schaudern dachte er daran, dass irgendwo in der Weite der nächtlichen Lande vielleicht seine alten Gefährten schliefen oder umherwanderten, wenn sie nicht tot unterm weißen Tuch des Nebels lagen. Warum hatte man ihn aus dem vergessenstiefen Schlaf geweckt und ihn hierher geführt? Auf dieselbe Frage hätte auch Sam sich eine Antwort gewünscht und konnte sich ein leises Murren nicht verkneifen. »Schöne Aussicht, ja, Herr Frodo«, sagte er, als er glaubte, dass nur Frodo ihn hörte, »aber erkältend fürs Herz, um von den Gliedern gar nicht zu reden. Was ist denn los?« Faramir hatte es gehört und antwortete, »Der Mond geht unter über Gondor. Der schöne Ithil wirft einen Blick auf die weißen Locken des alten Mindoluin, bevor er aus Mittelerde entschwindet. Der Anblick lohnt schon ein Frösteln, aber nicht deshalb habe ich euch hergeführt. Doch du, Samwise, bist ungerufen mitgekommen und wirst nun für deine Wachsamkeit bestraft. Ein Becher Wein soll es wieder gut machen. Kommt nun und seht.« Wachtposten am dunklen Rand des Felsens und Frodo folgte ihm. Sam blieb zurück. Ihm war es auf dieser hohen, feuchten Plattform schon unbehaglich genug. Faramir und Frodo blickten hinab. Tief unten sahen sie das Wasser weiß schäumend in einer Mulde niedergehen und dunkel durch ein tiefes ovales Becken im Fels wirbeln, bis es durch eine schmale Pforte strudelnd und plätschernd in flacheres Gelände abfloß. Das schräg einfallende Mondlicht flimmerte noch auf den Wellen. Sogleich bemerkte Frodo ein kleines, dunkles Etwas am diesseitigen Ufer, und während er es noch beobachtete, sprang es hinein und verschwand, wie ein Pfeil oder ein spitzer Stein eintauchend in der schwarzen Flut dicht hinter dem schäumenden Gebrodel des Wasserfalls. »Was würdest du nun sagen, was das ist, Anborn?« sagte Faramir zu dem Wachtposten. »Ein Eichhörnchen? Oder ein Eisvogel? Gibt es an den Teichen in der ewigen Nacht des Düsterwalds schwarze Eisvögel?« »Ein Vogel ist es jedenfalls nicht«, antwortete Anborn. »Es hat 4 Gliedmaßen und taucht wie ein Mensch, und darauf versteht es sich meisterhaft.« »Was es wohl will?« »Sucht es einen Weg, der hinter dem Vorhang zu unserem Versteck heraufführt?« »Anscheinend sind wir nun doch entdeckt worden. Ich habe den Bogen bereit, und andere, die auch nicht viel schlechter schießen als ich, stehen an beiden Ufern. Wir warten nur auf deinen Befehl, Hauptmann.« »Sollen wir schießen?« sagte Faramir, sich rasch an Frodo hinwendend. Frodo zögerte einen Moment. »Nein«, sagte er dann, »nein, bitte nicht schießen.« Sam traute sich's nicht, aber er hätte ja gesagt, und zwar viel schneller und lauter. Er konnte nicht sehen, erriet aber aus ihren Worten ziemlich genau, um was es ging. »Du weißt also, was das für eine Kreatur ist«, sagte Faramir. »Nun, da du sie gesehen hast, erkläre mir bitte, warum wir sie verschonen sollen. In unserem ganzen Gespräch hast du kein Wort von deinem zerlumpten Gefährten gesagt. Und ich habe vorläufig nicht weiter nach ihm gefragt. Das hätte Zeit gehabt, bis er eingefangen und mir vorgeführt würde. Ich habe meine besten Jäger nach ihm ausgeschickt. Aber er ist ihnen entwischt, und bis jetzt haben sie ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen, ausgenommen Anborn hier, gestern Abend in der Dämmerung. Aber nun hat er sich eines Vergehens schuldig gemacht, das wir nicht so leicht nehmen können wie seine Kaninchenjagd im Hochland. Er hat es gewagt, Heneth Annun zu betreten. Und sein Leben ist verwirkt. Ich frage mich, was in dem Burschen vorgeht. So schlau und verstohlen, wie er sonst ist, kommt er her und planscht in dem Becken vor unserem Fenster herum. Denkt er denn, wir Menschen schlafen, ohne Wachen aufzustellen? Warum tut er das?« »Ich glaube, es gibt 2 Antworten«, sagte Frodo. »Zum einen, von Menschen weiß er wenig, und eure Zuflucht ist so gut versteckt, dass er trotz all seiner Schleue nicht bemerkt hat, dass sich Menschen hier aufhalten. Zum anderen, glaube ich, lockt ihn ein gebieterisches Verlangen hierher, das ihn alle Vorsicht vergessen lässt.« »Lockt ihn, sagst du?« »Kann es sein«, sagte Faramir leise, »kann er denn, weiß er denn, welche Bürde du trägst?« »Ja, allerdings. Er hat sie selbst viele Jahre getragen.« »Er hat sie getragen«, sagte Faramir, scharf ausatmend vor Verwunderung. »Rätsel folgt auf Rätsel in dieser Geschichte.« »Also ist er da hinterher?« »Vielleicht. Sie ist ihm teuer, aber das meinte ich nicht.« »Was also sucht der Kerl hier?« »Fische«, sagte Frodo. »Seht.« Teich. Am entfernten Ende des Beckens, kurz vor den tiefen Schatten der Felsen, tauchte ein kleiner schwarzer Kopf auf. Etwas Silbriges blitzte auf, und das Wasser kräuselte sich ein wenig. Der Kopf schwamm an den Rand, und eine froschähnliche Kreatur stieg mit unglaublicher Gelenkigkeit aus dem Wasser und die Böschung hinauf. Dort setzte sie sich hin und begann an dem kleinen silbrigen Ding zu nagen, das glitzerte, als sie es hin und her wendete. Die letzten Mondstrahlen fielen eben über die Felswand am Ende des Beckens herein. Faramir lachte leise. »Fische«, sagte er, »das ist ein ungefährlicheres Verlangen.« »Aber vielleicht auch nicht. Fische aus dem Teich von Heneth Annun können ihn teuer zu stehen kommen.« »Jetzt habe ich ihn genau vor dem Pfeil«, sagte Anborn. »Soll ich nicht schießen, Hauptmann? Auf unerlaubtes Betreten dieses Ortes steht nach unserem Gesetz der Tod.« »Warte, Anborn«, sagte Faramir. »Die Frage ist schwieriger, als es scheint.« »Was hast du nun noch zu sagen, Frodo? Warum sollen wir ihn verschonen?« »Dem Kerl geht es elend. Und er hat Hunger«, sagte Frodo. »Und der Gefahr ist er sich nicht bewusst. Schon deshalb, aber auch noch aus anderen Gründen, hätte Gandalf oder Mithrandir, wie du ihn nennst, dich gebeten, ihn am Leben zu lassen. Er hat auch die Elben dazu bewogen. Ich weiß nicht genau, warum. Und was ich ahne, davon kann ich hier nicht offen reden. Aber dieser Bursche hat irgendwie mit meinem Vorhaben zu tun. Bevor du uns gefunden und mitgenommen hast, war er mein Führer.« »Dein Führer?« sagte Faramir. »Die Geschichte wird immer sonderbarer. Ich würde viel für dich tun, Frodo, aber dies kann ich nicht zulassen. Dass dieser Schleicher nach eigenem Gutdünken frei von hier fortgehen kann und sich später dir wieder anschließt, wenn es ihm passt, oder aber von den Orks erwischt wird und wenn sie ihm die Folter androhen, alles erzählt, was er weiß. Er muss entweder getötet oder eingefangen werden. Getötet, wenn wir ihn nicht sehr schnell haben. Aber wie kann man diese aalglatte, ungreifbare Kreatur überhaupt fangen, außer mit einem gefiederten Schaft?« »Lass mich ganz ruhig zu ihm hinuntergehen«, sagte Frodo. »Ihr könnt die Bogen gespannt halten und wenigstens mich erschießen, wenn's mir nicht gelingt. Ich werde nicht weglaufen.« »Dann geh und beeil dich«, sagte Faramir. »Wenn er mit dem Leben davonkommt, sollte er dir für den Rest seiner unseligen Tage ein treuer Diener sein.« »Führe Frodo ans Ufer hinunter, Anborn, aber leise. Die Kreatur hat Nase und Ohren. Gib mir deinen Bogen.« Murrend ging Anborn voraus, die Treppe wieder hinunter bis zum Absatz und dann die andere Treppe hinauf bis zu einer schmalen, hinter dichtem Gebüsch verborgenen Öffnung. Leise trat Frodo hindurch. Er befand sich auf der südlichen Uferböschung über dem Teich. Es war nun dunkel, und der Wasserfall, blass und grau, spiegelte nur noch die letzten Spuren des Mondlichts vom westlichen Himmel wider. Er konnte Gollum nicht sehen. Er trat ein paar Schritte vor, und Anborn kam leise hinterdrein. »Geh weiter«, flüsterte er Frodo ins Ohr. »Vorsicht rechts von dir. Wenn du in den Teich fällst, kann nur noch dein fischender Freund dich retten. Und vergiss nicht, dass die Bogenschützen in der Nähe sind, auch wenn du sie nicht siehst.« Frodo kroch voran, wobei er ganz wie Gollum die Hände gebrauchte, um den Weg zu ertasten und sich Halt zu geben. Der Fels war größtenteils flach und eben, aber schlüpfrig. Er hielt an und horchte. Zuerst war nichts zu hören als das unaufhörliche Rauschen des Wasserfalls hinter ihm. Dann aber, nicht weit voraus, hörte er ein zischelndes Gemurmel. »Fisch, lieber Fisch, Weißfratze ist verschwunden, mein Schatz. Endlich! Jetzt in aller Ruhe Fisch fressen. Nein, nicht in aller Ruhe, mein Schatz. Schatz ist weg, ja, weg. Dreckige Hobbits, garstige Hobbits. Gehen und lassen uns allein, Gollum. Und Schatz ist weg. Und der arme Smergol ganz allein, kein Schatz. Garstige Menschen, die nehmen ihn weg, stehlen mein Schatz. Diebe, wir hassen sie. Fisch, lieber Fisch, macht uns stark, macht Augen scharf und Finger fest. Ja, erwürgen, Schatz, alle erwürgen. Ja, wenn wir sie zwischen die Finger kriegen, lieber Fisch.« So unaufhörlich wie der Wasserfall, unterbrochen nur von leisen Grunz- und Schmatzlauten. Fröstelnd vor Mitleid und Abscheu hörte Frodo es sich an. Wenn es doch nur ein Ende nähme und er diese Stimme nie wieder hören müsste. Anborn war nicht weit hinter ihm. Er konnte zurückkriechen und ihm sagen, dass die Schützen ihre Pfeile loslassen sollten. Wahrscheinlich kämen sie nah genug heran, während Gollum fraß und nicht auf der Hut war. Nur ein guter Schuss und Frodo wäre den elenden Kerl für immer los. Aber nein, Gollum hatte nun einen Anspruch gegen ihn. Der Diener hat einen Anspruch gegen seinen Herrn. Selbst dann, wenn er ihm nur unter Zwang gedient hat. Ohne Gollum wären sie in den Totensümpfen stecken geblieben. Außerdem wusste Frodo ganz sicher, irgendwoher, dass Gandalf, mit Gollums Tod nicht einverstanden gewesen wäre. »Smeargol«, sagte er leise. »Fisch, lieber Fisch«, sagte die Stimme. »Smeargol«, wiederholte er etwas lauter. Die Stimme schwieg. »Smeargol, Chef ist gekommen und sucht dich. Chef ist hier. Komm her, Smeargol.« Es kam keine Antwort, nur ein leises Zischen, wie wenn er Luft holte. »Komm her, Smeargol«, sagte Frodo. »Wir sind in Gefahr. Menschen töten dich, wenn sie dich hier finden. Komm rasch, wenn du nicht sterben willst. Komm zum Chef.« »Nein«, sagte die Stimme, »Chef nicht lieb. Lässt armen Smeargol allein und geht mit neuen Freunden. Chef kann warten. Smeargol will erst aufessen.« »Dazu ist keine Zeit«, sagte Frodo. »Bring deinen Fisch doch mit, komm.« »Nein, erst Fisch aufessen.« »Smeargol«, sagte Frodo aufs Ganze gehend, »Schatz wird böse. Ich nehme Schatz raus und sag ihm, lass ihn an den Gräten ersticken, nie wieder Fisch fressen. Komm jetzt, Schatz wartet.« Ein scharfes Zischen war zu hören. Gleich darauf kam Gollum auf allen Vieren aus der Dunkelheit gekrochen, wie ein Hund, der bei Fuß gerufen wird.